Servus, heute geht's um Muse, 'cause I choose you to lose. Die Band besteht aus Matt Bellamy, Leadgesang, Gitarre, Keyboards, Chris Wilsonholm, Bassgitarre, Backgroundgesang und Dominic Howard, Schlagzeug und Percussion. Der britischen Rockband wird Einzigartigkeit und Wiedererkennungswert zugeschrieben. 2004 gewannen Muse 2 MTV Europe Music Awards, darunter Best Alternative Act 58 und einen Q Award für Best Live Act. Bei den MTV Europe Music Awards 2006 waren Muse für Best Alternative, Best Album und Best UK in Ireland nominiert. Letztendlich gewannen sie den Preis für Best Alternative. Die Band fing auf Druck der Plattenfirma an, an ihrem zweiten Album Origin of Symmetry zu schreiben. Muse experimentierten auch mit Musikinstrumenten, wie der Kirchenorgel. Es wurden vermehrt Falsettogesang eingesetzt, sowie Bellamys Klavierfähigkeiten. Origin of Symmetry erreichte vorerst nicht die amerikanischen Plattenläden. Die Plattenfirma Maverick hatte Zweifel hinsichtlich Matt Bellamys Stimme. Sie wurde nicht als radiokompatibel erachtet und fragte Muse, ob sie ein paar ihrer Lieder vor ihrem Verkauf in den USA umschreiben würden. Die Band wies die Forderung zurück und trennte sich anschließend von Maverick. Das Album wurde 2005 doch auf dem amerikanischen Markt veröffentlicht, allerdings von Warner. Mit verdammter Lob und Kritik. 2003 wurde ihr drittes Studioalbum Absolution veröffentlicht. Rich Costey, der Produzent, der zuvor auch mit Rage Against the Machine gearbeitet hatte, war diesmal für die Platte zuständig. Der Song Time is Running Out wurde im Trailer zu Running Scared verwendet. Die Single Stockholm Syndrome war ausschließlich als digitale Datei über das Internet zu kaufen und bestand aus dem Lied An sich, einem Plattencover zum Ausdrucken sowie einem Musikvideo zur Single. Durch diesen Vertriebsweg tauchte die Single nicht in offiziellen Charts auf. Laut der Plattenfirma hätten die Verkaufszahlen jedoch in mehreren Ländern zur Platzierung unter den ersten 10 gereicht. Der New Musical Express listete das Gitarrensolo auf Platz 19 der 50 besten Gitarrensolos weltweit. Die Band brach zu ihrer ersten internationalen Konzerttour auf, die sie innerhalb eines Jahres nach Australien, Europa und in die USA brachte. Währenddessen brachte Muse auch 5 Singles in die Läden. Nach dem Konzert im Rahmen des Glastonbury Festival 2004, Bellamy sagte der. Und jetzt fragst du dich, was Bellamy sagte? Ich sag's dir. Bellamy sagte nach dem Konzert, dass es das Beste ihres Lebens gewesen sei. 2019 starb der Vater von Schlagzeuger Dominic Howard, der am Abend beim Konzert anwesend war, an einem Herzinfarkt. Tragisch.